Ich würde gerne wissen von denjenigen, die jetzt diese Kral-Studienseite machen, wie Sie dazu gekommen sind, jetzt Kral zu rezipieren. Gute Frage. Wieso kommt man dazu, sich damit zu beschäftigen? Ich gehe davon aus, dass es euch nicht darum geht, die Selbstdarstellung eines verlorenen Sohnes der Verräters der Bürgerklasse jetzt im Weg zu dokumentieren. Darum kann es ja euch nicht gehen. Also es muss einen bestimmten Punkt in eurer politischen oder Theorie-Aneignungs-Lebenslauf gibt es den Punkt, wo ihr zu Kral gekommen seid. Den Punkt möchte ich wissen. Was treibt euch zu Kral und nicht zu Marcuse, oder was treibt euch zu versteht ihr, wovon ich rede? Ja. Ich stelle euch nicht doof. Redet mal einfach. Kann ja auch aus dem Bauch sein oder was auch immer. Also zunächst würde ich da jetzt erstmal zu sagen, dass es also jetzt keine Fixierung jetzt auf Kral ist, also dass wir jetzt nicht ausschließlich uns mit Kral beschäftigen. Moment, hast du dich vorher beschäftigt? Ich möchte es einfach wissen, ja, auf welcher Ebene wir reden. Ja, gut. Ich fange vielleicht doch wieder so rum an, wie Malte das Referat gehalten hat. Also das, was für Kral als Protagonist der neuen Linken sozusagen gilt, das gilt dann im Prinzip also jetzt für mich oder für die meisten von uns auch so, dass man sich also quasi denselben Fragestellungen ausgesetzt sah und letztendlich auch mit der Fragestellung, also subjektiver Faktor, also auch. Ach, da kommt man von der Schule gleich hin und. Ja, also ich, ja schon, den splitt man die ganze Zeit mit sich rum, den subjektiven Faktor. Nee, ja, also, Wir haben gelesen. Ich will einfach wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Von Kassel bis hierhin gefahren und möchte einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, okay, also im Prinzip normal ist, also ich bin jetzt, wie gesagt, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ich würde sagen, dass ich jetzt nicht besonders intensiv Marx studiert habe, sondern eher aus, selektiv, das, was halt tatsächlich also mich dann interessiert hat und dabei eher tatsächlich auch politische Sachen als jetzt tatsächlich Kapitalstudien zu betreiben und aus einer politischen Orientierung heraus dann schnell sozusagen also auch in der Kritik an herkömmlichen Organisationsmodellen hin zu Erweiterung des Marxismus über Psychoanalyse, also dann Freud, Reich in erster Linie und alles, was dann sozusagen der Rattenschwanz im Prinzip die Titel oder die Richtung, die Malte jetzt auch im Referat so genannt hat, also tatsächlich so diese würde ich sagen. Also Rudi Dutschke zum Beispiel ist also insofern ein Protagonist oder wichtig wegen seiner Kritik an der Konformationstheorie, also versucht Lenin auf die Füße zu stellen, also als wesentliches Werk. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch sozusagen jetzt nicht, dass wir nicht aus einheitlichen sozusagen Motiven dazugekommen sind. Also für mich zum Beispiel trifft das auch zu, aber bei mir kommt noch hinzu, eigentlich komme ich aus dieser sogenannten Marburger Schule, habe mich also lange mit irgendwie Geschichte der Arbeiterbewegung und auch gewerkschaftlicher Bildungsarbeit sozusagen beschäftigt und bin sozusagen auf dieser Schiene des sowohl theoretischen als auch politischen Interesses, also dazu gekommen, dass das, was in Marburg sozusagen immer als Orientierung auf die Zwischengruppen der Arbeiterbewegung, also zwischen Kommunismus und Sozialdemokratie, vertreten wurde oder sozusagen entwickelt wurde, dass das in der politischen Konsequenz eine, wie soll ich sagen, eine Blindstelle in Hinsicht auf sozusagen dieses Organisationsproblem hatten, dass da die antiautoritäre Kritik, die sozusagen von der Frankfurter Schule geübt wurde und auch von der Studenten, von dem antiautoritären Flügel der Studentenbewegung ein guter Hinweis sein kann, wie sozusagen Konstitutionsbedingungen einer antiautoritären Arbeiterbewegung sozusagen aussehen können, die Fehler und Blindstellen, Missverständnisse sozusagen der Alten vermeiden kann. Also das ist für mich so ein bisschen wichtig gewesen. Aber bei mir kam sozusagen diese Beschäftigung mit der Frankfurter Schule erst nach der Abendrot, oder wie soll ich sagen, Frank-Deppe-Sozialisation. Weißt du, dieses Kral, also dieser Kralkurve, ja, Kölbert, man das hier sagen, ne? Ja. Diese Beschäftigung mit Kral, war das jetzt diese Kurve vor der Beschäftigung mit der kritischen Theorie, oder? Nee, das hat sich danach, dann so gewissermaßen als daraus Impuls ergeben, ja, genau. Also weil sozusagen mir dann selbst auch, also ich meine, in zahlreichen Diskussionen und so weiter, also da, also ich einerseits fasziniert war sozusagen von dieser Kraft dialektischer Fantasie, also die praktisch zum Vorschein kommt in Minima Moralia oder sonst wo, aber trotzdem unzufrieden gewesen bin damit, was daraus jetzt sozusagen folgt und ich an diesem Problem länger rumlaboriere und also in vermittelter Form haben wir das sozusagen auch diskutiert und sind von unterschiedlichen Ausgangspunkten sozusagen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen und Kral ist praktisch so eine Art Schnittstelle, also der das theoretische Erbe des westlichen Marxismus also vermittelt mit dem also praktischen Erkenntnisinteressen an den Bedingungen sozusagen einer wie soll ich sagen, proletarischen Linken oder so. Also, oder? Das ist eigentlich so zu viel. Also. Ja. Ich weiß nicht. Also weil auch vielleicht gerade bei Kral. Vielleicht haben wir die Absicht Ihrer Frage nicht ganz. Also. Ich hatte die nicht ganz rausgehört, also dass Sie jetzt nur daran interessiert werden, wo wir herkommen, das kann es ja auch nicht sein. Also. Ja, der Punkt ist ja der, ich will ja hier was dran und zusammen Kral jetzt zu lesen. Das ist irgendwie witzig, dass eben. Auch ihr sagt nicht, eben offensichtlich steht irgendwie die Organisationsfrage an, in ganz vielen Städten, an ganz vielen Orten. Sie bricht historisch wieder durch. Ihr seid ja die Zeitzeugen und ihr habt es aber auch noch nicht reflektiert. Ich dachte, gerade weil ja das Krals Anliegen ist. Also ich habe das versucht so darzustellen. Ja, also du hast es so dargestellt. Nein, also eigentlich habe ich es versucht so darzustellen, dass es gerade die Organisationsfrage schon ist, also das praxeologische Moment wieder zu betonen und tatsächlich auch, also jetzt meine Intention immer, jetzt mal politisch ist ein fragwürdiger Begriff gerade in dem Zusammenhang, aber also die politische Intention tatsächlich, also das pragmatische Verhältnis auch zur Theorie sozusagen direkt dann auch über Kral führt. Aber das sehe ich auch so im Übrigen, dass das tatsächlich sozusagen gerade aktuell wird. Ich habe das ja vorhin in dem dritten Teil meines zweiten Teils, also sozusagen Krals Gegenwarts- oder Krals Zeitdiagnose, praktisch die Aktualität der Revolution. Das ist natürlich ein großer Terminus, aber wenn man das sozusagen als Metapher verwendet dafür, dass also gesellschaftliche Widersprüche sozusagen erneut aufbrechen und keine Ahnung, man jetzt so Sachen wie die Antiglobalisierungsbewegung als Indiz zumindest dafür nennt und die Attraktivität, die sie ausübt nach irgendwie 15 Jahren von Depression, Niedergang und Rückzug, dann hat es sozusagen diese Bewegung ist an einem Punkt, wo sich sozusagen die Frage tatsächlich nach der Organisation stellt, wie sich sozusagen dieser gesellschaftliche Protest übersetzen kann in eine langfristige strategische Orientierung und die sich dann auch verbindet mit einer politischen Dings. Und das würde ich auch so sehen, dass das gerade am Aufbrechen ist. Aber das heißt nicht, dass wir sozusagen jetzt eine Lösung für hätten. Also das ist ja, mein Vortrag hat ja auch so ein bisschen offen geendet, dass praktisch. Eine Antwort sozusagen, eine abschließende Antwort auf dieses Problem noch nicht gefunden ist sozusagen. Mir ging es, würde es auch darum gehen, also ich verstehe es jetzt so, die Diskussion nicht, nicht jetzt, dass ihr eine Lösung oder Antwort hättet, sondern einfach zu abzutasten einfach, ja, was die Zugänge sind. Jetzt genau zu Gral und was die Motivation dahinter ist. Pardon? Wenn wir die Lösung hätten, wären wir doch gar nicht hier und würden jetzt nicht Gral problematisieren. Das ist doch der Witz. Also das ist halt der objektive Ausdruck der Geschichte, dass Gral Geltung wiedergewinnt, weil so viele Leute die Fragestellung haben. Deswegen haben wir ja überhaupt als Kollektiv gewonnen. So ist jedes, wenn man die ganze Geschichte, wie wurde die Geschichte erarbeitet, dann zeigt es sich immer wieder an solchen Punkten. Und ich denke, unsere Aufgabe muss sein, möglichst schnell an Kral ranzukommen, an das, was er uns wirklich zu sagen hat. Das ist ja noch ein Schlachtefest, wie die Hessen sagen. Ein was, ja, bitte? Das ist Work in Progress während einer Praxis. Das, was dort steht, das ist nicht umgekehrt, das ist nicht ausgearbeitete Theorie, sondern das ist eben quasi die Reflexion dessen, was er gerade tut. Da stellt sich aber dann tatsächlich für mich die Frage, ob man, vielleicht habe ich jetzt auch alles missverstanden, dass wenn man jetzt Kral zu seiner Zeit mit dem, was er geschrieben hat, dann zum bisschen dann unter anderem dann zum Abstoßungspunkt nähme, um dann das, was man heute vorfindet, also da wurde jetzt von verschiedenen Seiten dann eher schon der Schwerpunkt auf so eine Praxis, eine Frage von Organisierung gestellt und so, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich hinhaut, also und zwar tatsächlich, wenn ich mir gerade zu seiner Zeit anschaue, dann würde ich zumindest konstatieren, dass tatsächlich eine mehr oder weniger manifeste Unzufriedenheit mit verschiedensten Aspekten des Lebens in der modernen warenproduzierenden Gesellschaft dieser Zeit sich manifestiert hat und Kral sozusagen eigentlich von dem Pol der Kritik her kommt, eben sich in bestimmte Bewegungen eingemischt hat und dann eben versucht hat, sozusagen ein Bewusstsein dieser Verhältnisse und dann eben experimentell praktisch sozusagen die Frage, wie lässt sich sozusagen Bewusstsein von dem, was da passiert, herstellen und in wie, was für einer Form kann sich das Bewusstsein und dessen, was da passiert, in irgendeiner Form in Einvernehmen setzen und organisieren. Langer Rede, kurzer Sinn. Meine Befürchtung ist, dass ohne die Vermittlung, also vom Kral zu seiner Zeit, zu einem Verständnis von dem, du hast das so ein bisschen umrissen vorhin, wie ist denn heute die Lage und so, hast das eher so über eher so negative Abstoßungspunkte gemacht. Ich möchte jetzt hier definitiv keine Antiglobalisierungsdiskussion oder so hochziehen, das ist nicht unbedingt meine Intention. Du hast das als ein Beispiel gebracht, wie sich Unzufriedenheit ausdrückt. Ich bin mir auch nicht sicher, was ich daran gerade im Wesentlichen so verglichen mit dem, was Ende der 60er Jahre vorzufinden war, was ich dem also an einem emanzipatorischen und einem kritischen Potenzial Unzufriedenheit und so weiter wirklich zusprechen würde. Und worum es mir jetzt eigentlich ging, dann bin ich jetzt auch gleich fertig, ob es sozusagen abgesehen von diesen negativen Abstoßungspunkten tatsächlich eigentlich im Moment also eine Kritik auf der Höhe der Zeit, also der kapitalistisch verfassten Welt gibt, wo es dann tatsächlich eigentlich eine Hinführung geben könnte, wo dann so eine Organisierungsfrage, die über das hinausginge, was ich im Moment eher für notwendig hielte, nämlich eine Praxis der Theorie und die darüber hinaus wirklich funktionieren würde. Ist also, das so halbwegs verständlich geworden? Ja, ich glaube schon. Ich würde erstmal dazu sagen, dass also genau das auch Kral reflektiert hat, also die

Welle damals schon den Leuten das Gefühl gegeben, ihr seid nicht mehr die armen Sofapupser, ihr Lehrer, sondern ihr seid jetzt richtige Pioniere des Fortschritts und so weiter. Also insofern sind objektiv keine Degradierungen entstanden. Im Vergleich zur heutigen Lage an der Uni waren das paradiesische Zustände damals, gegen die protestiert wurde. Um das mal im Vergleich zu sagen, soweit ich von außen sehe. Ich wollte aber nur eine Frage noch stellen, um das mit der Organisationsfrage etwas zu konkretisieren. Ein Problem für die ganze Studentenbewegung war ja, dass man nicht ewig Student ist. Und wie können die späteren Intellektuellen und auch schon die jetzigen Studenten sich mit den Arbeitern überhaupt in einer Organisation finden? Da gab es dann die Theorie von Marcuse, ja, die Intellektuellen sind jetzt die Produktivkraft, also kommt es gar nicht so auf die Arbeit an. Das haben die wilden Streiks von 69 einem widerlegt. Dann gab es zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, bei Gral in seiner letzten Phase diese Vorstellung, die Studenten und Intellektuellen würden die kollektiven Theoretiker der Organisation sein, wo ich nicht weiß, wie er sich vorgestellt hat. Dann gab es uns im KBW, die mir in erbittertem Selbsthass als Lehrer uns gesagt haben, wir sind ja nur Lehrer, wenn wir bloß Arbeiter wären. Und natürlich muss man manchmal der Ehrearbeiter darstellen, wie ich, wenn sonst niemand da war. Aber in Wirklichkeit kam die Gegenphase beim KBW, dass man tatsächlich einen ungeheuren Selbsthass entwickelt hat. Wir sind ja gar nicht die Geeigneten. In der Not frisst der Teufel fliegen, wir müssen jetzt halt machen, was wir können. Aber eigentlich wird die Arbeiterklasse die Sache siegreich erheben. Und zum Schluss, vor ein paar Jahren, hat der Karl-Heinz Rothmann eine Theorie aufgestellt, jetzt seien die Intellektuellen ja wirklich ökonomisch so tief gesunken, dass es viele gibt, sicher unter uns, die viel weniger verdienen als ein Facharbeiter. Jetzt könnte man doch die Gegensätze überwinden, was aber offensichtlich auch nicht geklappt hat. Also meine Frage, wie hat sich Gral das in dieser letzten Phase mit diesem kollektiven Theoretiker eigentlich genau vorgestellt? Denn wenn man darauf eine Antwort hätte, hätte man immerhin mal einen Ansatz. Weil meiner Meinung nach ist das Problem heute so ungelöst wie im Jahr 66. Wollen wir vielleicht erst ein paar Fragen oder Einwände sammeln? Oder wie wollen wir es machen? Oder wollen wir auf jeden der bisher längeren Fragestellungen dann auch jeweils länger eingehen wie bisher? Wie wollen wir das handhaben? Ansonsten wäre sonst, glaube ich, du als nächster dran. Dann hätte ich eine kurze Zwischenfrage auch, also eine kurze. Vielleicht vor dir noch so, würde ich die gerne bringen. Wenn sie braucht, ja. Ja. Wie wollen wir es handhaben? Also ich bin nicht begierig, dass das immer so ein Frage- und Antwort-Ding kommt. Nein, nein, nee, nee, ich auch nicht. Nee, wir können das so hoch runter, sozusagen in der Runde. Meine Frage wäre einfach nur, was du jetzt ausgeführt hast, wo du sagtest, das heißt, in dem Moment brechen die Widersprüche für uns spürbar, eben auch als subjektiver Faktor und so weiter, für uns auf, wo wir uns überhaupt organisieren, ja. Und da stoßen wir dann auf die Widersprüche, die wir lösen wollen, oder die Zwecke werden erfahrbar, die wir eben als solche gemeinsam verfolgen oder stellen wollen. Also ich verstehe nicht, was das heißt, der Moment, in dem wir uns überhaupt organisieren. Und deswegen verstehe ich, also deswegen stelle ich mich jetzt auch dumm, das zu verstehen zu wollen. Weil für mich das Kardinalproblem für Kral wie für uns heute, ob was Organisierung konkret im ersten Ansatz heißt, ob das die Organisierung von Theorie, das knüpft an deine Frage der Theorie der Praxis an, der Praxis der Theorie, pardon, genau, ne, der Praxis der Theorie an oder der theoretischen Praxis, genau, fasslicher gesagt, an. Ich denke, das steht also ziemlich klassisch auch im Raum, ja. Die einen, die immer gesagt haben, und das fuhr dann in den Emmetismus, glitt das dann auch schnell ab. Oh, aber hat viele, viele vielfältige andere Formen auch bis heute, ja, die sagen, wir brauchen die Organisationsstruktur, ja, dann können wir in der auch richtig Theorie betreiben. So. Und die Organisation, was immer es sei, diese Mystifikation ist in meinen Augen, ist, die kann überhaupt erst auch Theorie richtig organisieren. Ich denke, dass das grundfalsch ist und dass aus dieser Bestimmung wirklich zu lernen ist und auch mit Kral sehr viel gelernt werden kann, mit Krals Kritik, der aber auch da überprüft werden muss und kann in seiner, was seitdem auch sich, wie seitdem sozusagen die ganze Organisationsversuche revolutionären oder linken Organisationsversuche abgeschifft sind, ja, und immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sind, immer in derselben zyklischen Weise. Denke ich, kann auch Kral nochmal genau streng überprüft werden, diesen Moment, wie er, welche Antworten er versucht hat für seine Zeit, in seiner Zeit, ja, wo ich eben thesenhaft im Raum stellen würde dem gegenüber, es kann nicht die Organisation vorab geben oder die Organisationsform, die irgendwie zu finden ist, in der dann richtig Theorie gemacht werden kann, sondern es kann nur beginnen mit der Organisierung von Theoriebildung, und zwar einer ganz spezifisch zu bestimmenden Theoriebildung. Eine Theorie, die selbst sich als praktische, als ein Teil der Praxis, als ein Praxis begreift und sich auf die sonstigen Praxen bezieht in einer ganz spezifischen Weise. Da muss die Organisationsfrage auch diskutiert werden und ist davon unlösbar. Und das sind schon zwei verschiedene Sachen. Deswegen war meine Frage jetzt, was heißt wo der Moment, wo wir uns überhaupt organisieren? Dieses überhaupt ist mir zu abstrakt. Mhm. Das Bernd, vielleicht erstmal, dann kann man vielleicht global. Naja, die Organisationsfrage ist eigentlich eine Organisationsdebatte. Das heißt, überhaupt die Frage, die ich immer im Raum steht. Seit Marx und Bakunin Zeiten zeigt er schon ihre unaufhebbare Dialektik. Sonst hätte ja einer Pol es bisher gemacht. Ein zentristischer Pol hätte schon die Welt rot gefärbt. Oder eben ein bakuninischer Pol der kleinen Einheiten, der partikularen Interessen des kleinen bürgerlichen Kleinbürgers, der eben dann in der Fabrik arbeitet. Aber auf Partikularität hinaus ist, nicht auf Totalität von Gesellschaft hinaus ist. Und von daher gar nicht den Prozess als Weltprozess sich selbst organisierender und planender Gattung Mensch zu sich selbst kommen, als Werdender, als Prozess, können Sie gar nicht begreifen. Das Abstreifen der proletarischen Klassen und der, also alles das können da Sie sich so nicht vorstellen können. Es ist eben auch so, dass Sie, dass die meisten eben quasi auf ein bürgerliches Prinzip zurückgreifen und damit eben quasi euch und uns, wir alle haben den Weg irgendwo gemacht, wo wir sagen mussten, ich will was machen, politisch, ne? Aber wo kann ich hingehen? Irgendwann kommt diese Frage. Und dies gehört auch eben zur Organisationsfrage. Und dann, wenn man jetzt sich entscheidet, nicht in eine K-Gruppe, in eine herkömmliche leninistische oder trotzkistische Form von politischer Gruppierung zu gehen, dann hat man natürlich, geht man doof, isoliert im Regen da. So, und da ist Kral, finde ich, auch ein guter Durchgangspunkt. Für mich ist das eben auch genau um diese Frage. Da geht es nicht um die Organisation als erstes. Die Organisationsdebatte ist viel umfassender. Nämlich die umfasst ja nach Kral, und ich habe hier den Reinecke, den ich als die beste Aufarbeitung ansehe, für Kral hat der acht Arbeitshypothesen geschrieben und daraus eben seine vorläufigen Thesen für den revolutionären Marxismus von 1973 und ich glaube, wir haben es auch hier noch ein paar Mal im Papier liegen. Es auf jeden jetzt Fall. Elektronisch. Bitte, auf jeden Fall. Sagen wir mal, dass wir irgendwie gemeinsam, also mit mehr Leuten irgendwie vielleicht auch arbeitsteilig das angehen, wie ist Kral aufzuheben für heute? Denn der Witz ist ja der, Kral, und so wird es bei Reinecke aufgezeigt, auch wenn man kritisch an die Fragen von Umwälzung herangeht, ne, dann kommst du irgendwann zu diesem Lukas und dann kommst du irgendwann zu diesem Koch und zu all den Fragen des westlichen Marxismus. Da bist du immer noch nicht weiter, sondern dann irgendwo endet das dabei bei Matik und den Links, bei Matik und wie hieß er, war es Koch sogar? Ja, Koch. Das endet ja im völligen Zerwürfnis, dass Koch eben beim Syndikalismus landet in 50er Jahren und eben quasi Matik dann plötzlich die Bolschewiki dagegen sogar eben nach vorne wieder holt. Ne? So, das Problem eben. Die Übergangsperiode ist so kompliziert. Ja, und von daher geht es bei der Organisationsfrage in keiner Weise gleich um die Organisation. Da wäre man ja in der K-Gruppe da, ja, wenn man die Staatsmacht erobern will, als einziges Denkbares und Sinnvolles. Nur, die anderen stehen nicht alle raus, das ist nämlich nötig. So. Die Staatsmacht zu erobern und so weiter. Ja, ist als Durchgangspunkt nötig. Und das kann natürlich der andere Pol auch nicht lösen bisher, der eben meint, in den spontanen Kämpfen entsteht eben die Führung und sie wird eben dann, was weiß ich, entweder über den Generalstreik es lösen oder so. Jedenfalls, ich will ja nur sagen, wir sind in dem historischen Dilemma und daher finde ich es toll, dass ihr das macht. Darf ich jetzt vielleicht in eure Runde, wenn jetzt niemand nach der Erklärung nur kurz mit, ich habe eben mich da etwas verstiegen, wenn ich da Chor rief. Also die Staatsmacht bei Obern ist ein ganz entscheidender Punkt, weil sie den Übergang zu denken oder den Umsturz, der Schwedens Umsturz, der gewaltsame Umsturz der aller bisherigen Produktionsweise, wie das im Kommunistischen Manifest so als an der Schlusssätze formuliert wird, da, zu denken, theoretisch zu denken und sich auch dabei auf die bisherigen Anläufe zu beziehen. Aber das kann ja nur heißen, und da beginnt dann der eigentliche Streit. Du kommst nicht an der Staatsmacht vorbei, wie sie ist, wie sie jedem steht, aber doch nur, da beginnt dann der eigentliche Streit. Ja? Deswegen würde ich gerne auf diese Fragen des integralen Etatismus in dieser Thesen, die angeschnitten wurden, auch im Verlauf der Diskussion gerne kommen jetzt. Ne? Diese Staatseinschätzung, die auf Pollock zurückgeht, die auf bestimmte Vorstellungen auch über Zirkulationssphäre, ihr angebliches Schwinden und so weiter zurückgeht, ne? Würde ich gerne jetzt noch heute Abend kommen, oder wir können sehen, wie wir das morgen ordnen, dass wir darauf kommen. Weil es geht ja dann wirklich nach Marx und dieser Marx-Linie durchaus, also im Sinne, wie Maximilian Ribell mal so einen sehr guten Aufsatz verfasst hat, Marx als Theoretiker des Anarchismus, geht es darauf, die Staatsmacht zu zerschlagen, sofort, als Coup. Und es kann nicht darum gehen, die staatsmonopolistisch sozusagen zu verwalten, auch nicht im Namen des Proletariats oder von sonst wem, weil man dann ja sofort in der Falle säße, und das hat sich auch historisch gezeigt. Also deswegen genügt es einfach nicht zu sagen, die Staatsmacht erobern, sondern müsste sofort hinzusetzen, um sofort mit der Zertrümmerung des Staates, und zwar des modernen Staates, des Staates schlechthin, des Staates im eigentlichen Sinne und so weiter, ja, nicht ein proletarischer Staat, sowas kann es nicht geben, das ist von Marx her gedacht vollkommen die Unmöglichkeit. Dieses Übergangsproblem muss dann auch sofort anvisiert werden. Und da wäre Karl auch zu befragen, wie weit er dabei theoretisch gekommen sind, denn das prägt ja antizipatorisch im Guten wie im Bösen die Organisationsstruktur eben vor, ne? Wie sie zu der Staatsmacht und dieser Aufgabe der Zerschlagung der Staatsmacht, aber auch des Sichstellens der Staatsmacht zu tun hat, sich definiert. Ja. Das wollte ich noch gleich als Weichenstellung für unsere Diskussion vorschlagen. Also ich sehe so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich wenn wir, also die zugegebenermaßen, die entscheidende Frage, oder jetzt sozusagen an der Lösung sozusagen diskutieren und so ein bisschen vielleicht das eine Argumentationspotenzial zerreden, dass wir eher auf einer gemeinsamen Basis vielleicht morgen besser tatsächlich solche Sachen klären, wenn wir tiefer eingegangen sind in also Klassenbewusstseinsbegriff und tatsächlich auch Organisationsbegriff bei Kral, um dann tatsächlich vielleicht also auch vielleicht unnötige sozusagen Diskussionen zu vermeiden oder jetzt so ein Abklären von Positionen oder so, vielleicht, also so, ohne das jetzt hier im Gegenteil, nicht abwürgen zu wollen, nur wir müssen das tatsächlich also irgendwie hinkriegen, jetzt hier nicht zu sehr aus dem Bauch heraus zu argumentieren. Also ich für meinen Teil tue mich da schwer jetzt sozusagen dann. Also weil ich dir zustimmen würde, jetzt zum Beispiel mit dem Begriff der Organisation, dass das eben nicht der herkömmliche Begriff ist, den wir, also der allgemein gegenwärtige Begriff der Organisation, der sozusagen Form beinhaltet, in die jetzt gefunden werden muss, sondern im Gegenteil, dass es eine also transitorische Kategorie ist oder wie sagen, also irgendwie eine quasi ontologische Kategorie, würde ich fast sagen. Und insofern auf der Basis finde ich es gut, dass wir schon so schnell jetzt auch auf der Ebene sind, um das so diskutieren zu können. Aber ich weiß gar nicht, was jetzt dagegen spricht. Sag doch nochmal einfach, wenn du Bedenken hast und irgendwelche Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, was ist jetzt deines Erachtens schon zu sehr, wo sind gegenseitig offene Türen eingerannt worden? Das war ja das eine. Das wollen wir ja morgen vermeiden, gegenseitig offene Türen einzurennen. Inwieweit ist es dann, an welchem Punkt ist es schon geschehen? Nee, also der Staat dann oder was? Also das und das andere, wo kommt ihr Bedenken, dass man da irgendwie gar nicht zu den richtigen Punkten kommt, jetzt in den bisherigen Verlauf der Diskussion, an welchen Stichworten. Da kann ich noch nicht so folgen. Nee. Ich finde es ganz gut, dass wir gleich so auf die Sache losgegangen sind bis jetzt. Und ich denke, das sind alles Punkte, die in dem Kern der Theoriebildung bei Kral auch liegen. Kral wäre ja, wenn er in die Organisationsfrage als solche im Raum steht, es hat sie ja, transportiert sie ja keinen Inhalt, dann wäre Kral auch belanglos. Er ist ja nur deswegen für mich wichtig, und er erscheint mir historisch wichtig für heute, weil er zunächst konstatiert, dass das Kapital, das bei Marx noch logisch gefasst sei, obwohl es auch historisch gefasst ist, aber logisch in dem Sinne, dass das Kapital als Prozess noch nicht zu sich selbst gekommen ist. Das Kapital war noch zu unterentwickelt, es war noch zu handwerklerisch, es war noch nicht eben zu sich selbst als Industrie, als Fabrikation gekommen. Und was dann die Soziologen Fordismus nennen, hat natürlich die Massenproduktion dann auch in den 60er Jahren hier, also das Verhältnis des Tauschwerts der Massenproduktion und so weiter, da in der Phase geschieht das eben, und da gibt es dann die Untersuchung von Braverman in der Zeit, sehr wichtig für die Leute, über quasi den Gesamtarbeiter, also quasi wie sieht der gesellschaftliche Gesamtarbeiter aus. Das heißt, wie ist die Industrie und Banken und Handelsarbeiterschaft zusammengesetzt weltweit, aber dann in den USA hat er das untersucht. So, und die Operaisten hatten sowieso den Schwerpunkt eben der militanten Untersuchung und der Frage nach den Bedürfnissen, das war ja schon alles da. Ne? Das heißt eben, es entfaltete sich etwas eben dieses Industriearbeiters, der eben plötzlich als gesamtgesellschaftlicher Arbeiter eine Kraft wird. Und das ist ja das Wichtige für uns. Der Witz ist der, da kommt das Kapital zu sich. Das Verrückte ist, dass Kral im Grunde die immateriellen Bedürfnisse als im Kommen propagiert, das, was heute eben dann schon zur Phrase verkommen ist, weil es tatsächlich so ist, dass viele Leute sagen, ich will nicht mehr eine Stellung oder ein gutes Gehalt, nur ich will auch Zeit für mich. Ja, etwas, was für einen Bourgeois eigentlich undenkbar ist. Zeit ist Geld und alles andere hat davor sublimiert, zurückzutreten. Ja, also das heißt eben, dieser Prozess dieses Gesamtarbeiters, ne, und das ist ja, denke ich, mit das Wichtige, da gehört eben diese technische Intelligenz, da gehört der Intellektuelle, da gehört die Wissenschaft als neue Produktivkraft, deren Dynamik kommt ja erst da zum Tragen. Und das ist von ihm, finde ich, schon revolutionstheoretisch, nämlich organisationstheoretisch, schon so weit durchdacht worden, dass wir uns daran messen müssten, das auf die Höhe der Zeit heute weiterzutragen, weil ihr seid diese immaterielle Generation schon. Das heißt, die Generation, deren Bedürfnisse, deren Zirkulationswelt eben einen Umfang genommen hat und eben die Armut im Reichtum trotzdem eben quasi noch es ermöglicht eben trotz aller Verelendung und Entfremdung trotzdem eben quasi jetzt kann ich es gar nicht sagen, es ist sonst schon wieder lächerlich erhöhend ansieht, aber es ist trotzdem ein ganz anderer Freiheitsgrad. Ja? Es ist der Vorschein dieser